1930. Heraus mit der Religion aus der Schule. Den Einfluss der Kirche auf die Schule zu brechen, ist seit jeher ein Anliegen der ArbeiterInnenbewegung.